Abschnitt 10 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen, übersetzt von Guido Höller. Kapitel 10. Eine Geschichte aus den Dünen, Teil 1. Es ist eine Geschichte aus den jüdischen Dünen, aber sie beginnt nicht dort, nein, weit davon im Süden, in Spanien. Das Meer ist die große Fahrstraße zwischen den Ländern. Denke dich dorthin, nach Spanien. Dort ist es warm, dort ist es schön. Dort wachsen die feuerroten Granatblüten zwischen dunklen Lorbeerbäumen. Von den Bergen weht ein erfrischender Wind hernieder über die Orangenhaine und die prächtigen maurischen Hallen mit goldenen Kuppeln und bunten Wänden. Durch die Straßen ziehen Kinder in Prozessionen mit Lichtern und wehenden Fahnen, und über ihnen, so hoch und klar, wölbt sich der Himmel mit den funkelnden Sternen. Lieder und Kastagnetten erklingen. Burschen und Mädchen schwingen sich im Tanz unter blühenden Akazienbäumen, während der Bettler auf behauenen Marmorsteine sitzt, sich an saftigen Wassermelonen erquickt und so das Leben verträumt. Es ist wie ein schöner Traum, und sich demselben hinzugeben, ja, das taten so ganz zwei junge, neuvermählte Menschen, denen alle irdischen Güter gegeben waren, Gesundheit, Frohsinn, Reichtum und Ehre. »Wir sind so glücklich, wie es nur irgendjemand sein kann«, sagten sie so recht aus Herzensgrunde. Doch konnten sie sich noch eine Staffel höher auf der Glücksleiter erheben, und das würde geschehen, wenn Gott ihnen ein Kind schenkte, einen Sohn, der ihnen an Leib und Seele gliche. Das glückliche Kind würde mit Jubel begrüßt werden, die höchste Liebe und Sorgfalt finden, all das Wohlsein, welches Reichtum und einflussreiche Verwandtschaft geben kann. Wie ein Fest glitten ihnen die Tage dahin. »Das Leben ist eine Gnadengabe der Liebe, unermesslich groß«, sagte die Frau. »Und diese Fülle der Glückseligkeit soll im anderen Leben noch wachsen, bis in die Ewigkeit hinein? Ich fasse diesen Gedanken nicht.« »Er entspringt sicherlich nur dem Übermute der Menschen«, sagte der Mann. »Es ist im Grunde ein übermäßiger Stolz, zu glauben, man werde ewig leben, werden wie Gott. Das waren ja auch die Worte der Schlange, und sie war der Geist der Lüge.« »Du zweifelst doch nicht an einem ewigen Leben?« fragte die junge Frau, und es war, als führe zum ersten Mal ein Schatten durch ihr sonniges Gedankenreich. »Der Glaube verheißt es, die Priester sagen es«, sagte der junge Mann. »Aber gerade in all meinem Glück fühle und erkenne ich, dass es ein Stolz, ein übermütiger Gedanke ist, ein zukünftiges Leben, eine fortgesetzte Glückseligkeit zu fordern. Ist uns nicht in diesem Dasein so viel gegeben, dass wir zufrieden sein können und müssen?« »Ja, uns ist es gegeben«, sagte die junge Frau. »Aber wie vielen Tausenden wird nicht dieses Leben zu einer schweren Prüfung? Wie viele sind nicht in die Welt geworfen zu Armut, Krankheit, Schande und Unglück? Nein, wäre kein zukünftiges Leben, so wären die Güter dieser Erde ungleich verteilt, so wäre Gott nicht die Gerechtigkeit. Der Bettler dort unten hat eine Freude, die für ihn ebenso groß ist wie die des Königs in seinem reichen Schloss«, sagte der junge Mann. »Und glaubst du nicht, dass das Lasttier, welches geprügelt wird, hungert und sich zu Tode schleppt, auch eine Empfindung von seinen harten Lebenstagen hat? Es könnte ja auch ein anderes Leben verlangen, es ein Unrecht nennen, dass es nicht in eine höhere Reihe der Geschöpfe gestellt wurde. »Im Himmelsreich sind viele Wohnungen«, hat Christus gesagt, antwortete die junge Frau. »Das Himmelreich ist unendlich wie Gottes Liebe. Auch das Tier ist ein Geschöpf, und kein Leben, glaube ich, wird verloren gehen, sondern alle werden die Glückseligkeit gewinnen, die sie empfinden können und die ihnen genügt.« »Aber mir genügt diese Welt«, sagte der Mann und schlang seinen Arm um sein schönes, geliebtes Weib und rauchte seine Zigarre auf dem offenen Altan, wo die kühle Luft von dem Dufte der Orangen und Nelken erfüllt war. Musik und Kastagnetten tönten von der Straße herauf, die Sterne blinkten von oben herab, und zwei Augen, die Augen seiner Frau, sahen ihn voller Liebe mit dem ewigen Leben der Liebe an. »Ein solcher Augenblick«, sagte er, »ist es wohl wert, dass man geboren wird, ihn genießt und verschwindet.« Er lächelte die Frau, erhob sanft drohend ihre Hand, und die Wolke war wieder fort. Sie waren allzu glücklich, und alles schien sich ihnen zu fügen, dass sie in Ehre, Freude und Wohlstand fortschritten. Da trat ein Wechsel ein, aber nur in dem Orte, nicht in den Dingen, um die Lust und Freude des Lebens zu gewinnen und recht zu genießen. Der junge Mann wurde von seinem König als Gesandter an den kaiserlichen Hof in Russland geschickt. Es war ein Ehrenposten, auf den Geburt und Kenntnisse ihm ein Recht gaben. Er besaß ein großes Vermögen. Seine junge Frau hatte ihm kein geringeres mitgebracht. Sie war die Tochter einer der angesehensten Kaufleute. Eines seiner größten und besten Schiffe sollte gerade in diesem Jahre nach Stockholm abgehen. Es sollte die lieben Kinder, Tochter und Schwiegersohn, nach Russland bringen und wurde königlich ausgerüstet. Weiche Teppiche für die Füße, Seide und Pracht überall. Es gibt ein altes Heldenlied, welches heute noch alle Dänen kennen. Es heißt »Der Sohn des englischen Königs«. Auch er segelte auf einem kostbaren Schiffe fort, seine Anker waren mit rotem Golde ausgelegt und jedes Tau mit Seide umwunden. An dieses Schiff musste man denken, als man jenes aus Spanien auslaufen sah. Es war dieselbe Pracht, derselbe Abschiedsgedanke. Gott gebe uns allen ein freudiges Wiedersehen. Ein starker Wind blies von der spanischen Küste her. Der Abschied war kurz. In wenig Wochen mussten sie das Ziel ihrer Reise erreichen. Aber als sie draußen waren, legte sich der Wind. Das Meer wurde glatt und still. Das Wasser glitzerte, die Sterne des Himmels funkelten. Da gab es Feste in der reichen Kajüte. Aber man wünschte doch, dass es auffrischen, ein günstiger Wind wehen möchte, aber er kam nicht. Erhob sich ein Wind, so war er ihnen entgegen. So vergingen Wochen, ja, zwei volle Monate. Erst dann wurde der Wind günstig. Er blies aus Südwest. Sie waren mitten zwischen Schottland und Jütland und der Wind nahm zu, wie in dem Liede von dem Sohne des englischen Königs. Ringsum kein Land, die Wolke türmt sich schwarz empor. Es heult und stürmt. Sie warfen aus die Anker stark und trieben doch westlich gen Dänemark. Das ist nun viele Jahre her. König Christian der Siebte saß auf dem dänischen Thron und war damals jung. Vieles ist seit der Zeit geschehen. Vieles hat gewechselt und sich verändert. Seen und Moore sind üppige Wiesen, Heidestriche fruchtbares Ackerland geworden. Und im Schutze der westjütischen Häuser wachsen Apfelbäume und Rosenstöcke. Aber sie müssen gesucht werden, denn wegen des scharfen Westwindes erheben sie sich nur an geschützten Orten. Man kann sich dort leicht in frühere Zeiten zurückdenken, die weiter zurück sind als Christians der siebte Regierung. Wie damals, so erstreckt sich noch heute meilenweit die braune Heide mit ihren Hünengräben, mit ihren Luftspiegelungen und ihren sich kreuzenden, holprigen und tiefsandigen Wegen. Im Westen, wo große Bäche sich in die Buchten ergießen, breiten sich Wiesen und Moore aus, von hohen Dünen begrenzt, die sich gleich einer zackigen Alpenkette gegen das Meer erheben. Sie werden von hohen, steilen Lehmhügeln unterbrochen, von denen das Meer mit unersättlichem Schlunde riesige Brocken verschlingt, so dass Höhlen und Hügel wie durch ein Erdbeben erschüttert zusammenstürzen. So sieht es dort noch heute aus. So war es dort auch vor vielen Jahren, als die beiden Glücklichen auf dem reichen Schiffe hinaussegelten. Es war gegen Ende September, an einem Sonntag und sonniges Wetter. Die Töne der Kirchenglocken verschmolzen ineinander am Nissumfort. Großen, behauenen Felsblöcken gleichen die Kirchen, jede ist ein Stück Gebirge. Das Meer könnte über sie hinwegrollen und sie würden stehen bleiben. Den meisten fehlt der Turm und die Glocken hängen dann frei zwischen zwei Balken. Der Gottesdienst war zu Ende. Die Menschen traten aus dem Gotteshaus auf dem Kirchhof hinaus, wo sich damals wie heute noch weder Baum noch Strauch fand, wo weder Blumen gepflanzt noch Kränze auf das Grab gelegt wurden. Nur niedrige Hügel zeigten, wo die Toten begraben lagen. Raue Gräser, vom Winde gepeitscht, wuchsen über den ganzen Kirchhof. Ein einziges Grab hatte vielleicht ein Denkmal, das heißt einen verwitterten Baumstamm, der wie ein Sarg zurechtgehauen war. Er stammte aus den Wäldern des Westens. Im wilden Meere wachsen für die Küstenbewohner Bäume, Planken und Bretter. Die Brandung spült sie ans Land. Wind und Seenebel verwittern bald die angespülten Holzstücke. Ein solcher Stumpf lag auf einem Kindergrab und nach demselben ging eine der Frauen, die aus der Kirche kamen. Sie stand still und sah auf den halb verwitterten Holzblock. Dicht hinter sie trat ihr Mann. Sie sprachen kein Wort. Da nahm er sie bei der Hand und sie gingen vom Grab auf die weite Heide hinaus und über Moorland den Dünen zu. Lange gingen sie schweigend. »Das war heute eine gute Predigt«, sagte der Mann. »Hätten wir nicht Gott, so hätten wir niemand.« »Ja«, antwortete die Frau. »Er schickt Freude und Schmerz, das ist sein Recht. Morgen wäre unser kleiner Junge 5 Jahre alt, wenn wir ihn behalten hätten.« »Es ist nicht gut, so zu trauern«, sagte der Mann. »Er ist gut daran. Er ist ja dort, wohin wir beten, einst zu kommen.« Und sie sprachen nicht mehr darüber und gingen ihrem Hause zu, das in den Dünen lag. Plötzlich erhob es sich von einem der Hügel, wo der Strandhafer den Sand nicht festhalten konnte, wie ein starker Rauch. Es war ein Windstoß, der in den Dünen wühlte und den feinen Sand aufwirbelte. Noch ein Windstoß kam, so dass die an den Schnüren aufgehängten und ausgebreiteten Fische gegen die Mauer des Hauses schlugen, und dann war alles wieder still, die Sonne brannte. Mann und Frau gingen ins Haus und waren bald aus ihren Sonntagskleidern. Dann eilten sie über die Dünen, die wie Ungeheure plötzlich in ihrer Bewegung erstarrte Sandwellen dastanden. Die rauen blaugrünen Halme des Sandgrases und des Strandhafers riefen auf dem weißen Sand den einzigen Farbwechsel hervor. Einige Nachbarn kamen hinzu. Sie halfen sich gegenseitig, die Boote höher auf den Strand zu ziehen. Der Wind wurde stärker, es wurde schneidend kalt, und als sie über die Dünen zurückgingen, flogen ihnen Sand und kleine scharfe Steine ins Gesicht. Die Wellen erhoben sich mit weißen Kämmen, und der Sturm riss ihnen die Spitzen ab, dass der Gischt weit umherspritzte. Es wurde Abend, ein immer stärker werdendes Sausen erfüllte die Luft, es heulte und klagte wie eine Schar verzweifelter Geister. Es übertönte das Rollen des Meers, obgleich das Fischerhaus dicht am Strande lag. Der Sand fegte gegen die Fensterscheiben und zuweilen kam ein Windstoß, der das Haus in seinen Grundfesten erbeben ließ. Es war finster, doch gegen Mitternacht musste der Mond aufgehen. Das Wetter klärte sich auf, allein der Wind fuhr mit aller seiner Kraft hin über das tiefe, schwärzliche Meer. Die Fischersleute hatten sich längst zu Bette gelegt, aber es war in diesem Wetter Gottes nicht daran zu denken, ein Auge zu schließen. Da klopfte es ans Fenster, die Tür öffnete sich und eine Stimme rief: »Ein großes Schiff sitzt auf den äußersten Riff fest!« In Nu waren die Fischersleute aus dem Bett und in ihren Kleidern. Der Mond war hervorgekommen. Er schien hell genug, um sehen zu können, hätte man nur die Augen wegen des Flugsandes offen halten können. Es war ein Wind, dass man sich gegen ihn stemmen musste. Nur mit großer Mühe, mit der man in den Windespausen vorwärts kroch, kam man über die Dünen, und hier flogen gleich Schwanenfedern der salzige Gischt und der Schaum des Meeres durch die Luft, das sich wie ein kochender, rollender Wasserfall gegen die Küste wälzte. Man musste wirklich ein geübtes Auge haben, um sofort das Fahrzeug da draußen zu finden. Es war ein prächtiger Zweimaster. Es erhob sich gerade über das Riff, das 3-4 Kabellängen vom gewöhnlichen Meeresstrande entfernt war. Es trieb gegen das Land, stieß auf ein anderes Riff und saß fest. Es war unmöglich, Hilfe zu bringen. Die See ging zu hoch. Sie schlug gegen das Schiff und über dasselbe hinweg. Man glaubte, das Notgeschrei, die Hilferufe der Todesangst zu hören. Man sah die emsige, vergebliche Tätigkeit. Nun kam eine Sturzsee, die wie ein zerschmetternder Felsblock auf das Bugspriet fiel und es fortriss. Und das Hinterdeck erhob sich hoch über das Wasser. Zwei Menschen sprangen miteinander in das Meer und verschwanden, ein Nu. Und eine der stärksten Wogen, die an den Dünen hinaufrollte, warf einen Körper an den Strand. Es war ein Weib. Eine Leiche, musste man glauben. Ein paar der Frauen machten sich bei ihr zu schaffen und glaubten, Leben in ihr zu bemerken. Sie wurde über die Dünen in das Fischerhaus getragen. Wie schön und fein sie war. Gewiss eine vornehme Dame. Sie legten sie in das armselige Bett. Kein leinenes Laken war darin, nur eine wollene Decke, um sich einzuhüllen. Denn die hält warm. Sie kam ins Leben zurück und lag im heftigen Fieber. Sie wusste nicht, wo sie war, und das war gut, denn alles, was sie geliebt hatte, lag auf dem Grunde des Meeres. Es erging ihr, wie es in dem Heldenlied von dem englischen Königssohn gesungen wird. Gar großer Jammer war dort zu sehen. Das Schiff, es müsst in Trümmer gehen. Schiffsteile und Trümmer spülten ans Land. Sie allein war von allen am Leben geblieben, und noch immer fuhr der Wind heulend über die Küste dahin. Einen Augenblick hatte die arme Frau Ruhe, aber bald schrie sie vor Schmerzen. Sie schlug ihre schönen Augen auf und sagte einige Worte, aber niemand verstand sie. Und siehe, für alles, was sie gelitten und gestritten hatte, hielt sie ein neugeborenes Kind in ihren Armen. Es hätte in einem Prachtbett ruhen sollen, hinter seidenen Gardinen, in einem reichen Hause. Es hätte mit Jubel begrüßt werden sollen, ein Leben reich an allen irdischen Gütern führen sollen. Und nun hatte der Herr es in der armseligen Hütte geboren werden lassen? Nicht einmal einen Kuss empfing es von seiner Mutter. Die Fischersfrau legte das Kind an die Brust seiner Mutter, und es lag an einem Herzen, das nicht mehr schlug. Sie war tot. Das Kind, welches Reichtum und Glück hätte großziehen sollen, war in die Welt hineingeworfen, vom Meer in die Dünen geworfen, um das Los der Armen und schwere Tage zu ertragen. Und immer kommt uns das alte Lied in den Sinn. Dem Königssohn rannen die Tränen herab. Hilf, Himmel, hier gähnt meiner Hoffnung Grab. Wir treiben hinein gegen Bowbjerg. Doch dienstbar nicht werd ich Herrn Bugges Geschlecht und wird mir erschlagen auch Ritter und Knecht. Etwas südlich von Nissumfjord, auf dem Strand, den Herr Bugge einst sein eigen nannte, war das Schiff gestrandet. Die harten, unmenschlichen Zeiten, als die Bewohner der Westküste Übeltaten das Strandrecht übten, wie man sagte, waren längst vorbei. Liebe, freundliche Gesinnung und Aufopferung für die Schiffbrüchigen sind an die Stelle getreten und leuchten als edelste Züge unserer Zeit hervor. Eine sterbende Mutter, ein elendes Kind würden Wartung und Pflege gefunden haben, wohin der Wind sie auch geweht hätte, aber nirgends herzlicher als bei der armen Fischersfrau, welche noch gestern mit schwerem Herzen an dem Grabe ihres kleinen Kindes stand, das heute sein 5. Jahr erreicht haben würde, wenn Gott ihm länger zu leben vergönnt hätte. Niemand wusste, wer die fremde tote Frau war oder woher sie kam. Die Trümmer und Planken des Schiffes erzählten nichts davon. In Spanien, in dem reichen Hause, traf niemals ein Brief, niemals eine Nachricht von der Tochter oder dem Schwiegersohne ein. Sie waren nicht an ihren Bestimmungsort gekommen. Starke Stürme hatten in den letzten Wochen getobt. Man wartete monatelang. Versunken, ertrunken, anders konnte es nicht sein. Draußen im Fischerhause in den Dünen von Husby hatten sie nun einen kleinen Jungen. Wo Gott für zwei Nahrung gibt, wird ein drittes auch wohl satt. Und so nahe am Meere gibt es Fische für den hungrigen Mund. Georg wurde der Kleine genannt. »Es ist gewiss ein Judenkind. Es sieht so schwarz aus«, sagte man. »Es kann auch ein Italiener oder Spanier sein«, sagte der Pfarrer. Der Fischersfrau schien es freilich auf eins hinauszukommen, und sie tröstete sich damit, dass das Kind christlich getauft wäre. Der Knabe gedieh, das adlige Blut erhielt von der dürftigen Kost Kraft und Wärme, und der Knabe wuchs in dem geringen Hause. Die dänische Sprache, wie sie die Westküste spricht, wurde seine Sprache. Der Granatkern aus dem spanischen Erdreich wurde zu einem Sandhalm der jüdischen Westküste. Dazu kann es einen Menschen bringen. An dieses Heim klammerte er sich mit allen Wurzeln, je länger, je fester. Hunger und Kälte, Not und Sorge des armen Mannes sollte er erfahren, aber auch seine Freude. Für jeden hat die Kindheit Lichtpunkte, die durch das ganze Leben strahlen. Wie viel gab es nicht zu Spiel und Lust? Meilenweit lag der Strand voll Spielzeug. Ein Mosaik von Geröllsteinen, rot wie Korallen, gelb wie Bernstein und rund und weiß wie Vogeleier. Alle Farben gab es und alle waren von dem Meer geschliffen und geglättet. Selbst das ausgetrocknete Fischskelett, die vom Winde getrockneten Wasserpflanzen, der weiß schimmernde Seetang, der lang und schmal wie Bänder zwischen den Steinen flatterte, alles bot Augen und Gedanken Spiel und Lust. Der Knabe war ein aufgewecktes Kind. Mannigfaltige Fähigkeiten schlummerten in ihm. Wie gut konnte er sich der Geschichten und Lieder erinnern, die er gehört hatte, und wie fingerfertig er war. Von Steinen und Schalen setzte er ganze Schiffe und Bilder zusammen. Man konnte die Stuben damit schmücken. Er verstände sogar seine Gedanken in Holzstückchen zum Ausdruck zu bringen, sagte seine Pflegemutter, und wäre er doch noch so klein. Seine Stimme klang schön und die Melodien strömten ihm leicht vom Munde. Gar manche Saite war in seiner Brust ausgespannt. Sie hätten in die Welt hinausklingen können, wenn er an einen anderen Ort als in das Fischerhaus an der Nordsee gestellt worden wäre. Ende von Teil 1 von Eine Geschichte aus den Dünen. Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.